Auf Kur in Marienbad von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 2. Erkenntnisse. Es war gerade wieder Mittag und nach kurzem Smalltalk über das diesjährige milde Wetter und wie es nicht den Alpen des Landes geschadet habe, war nun Politik, ausgehend von Herrn S., das Tagesthema. Ein bekannter Rechtspopulärer des nationalpolitischen Establishments wurde nach einem an die Öffentlichkeit gedrungenen Fauxpas medial ausgepeitscht. Es war gerade in allen Zeitungen und Tagesblättern, auch in jenen außerhalb des Landes zu lesen und sollte die breiten politischen Geschehnisse noch über Monate hinweg begleiten. Brankovic nahm Anteil an der Jämmerlichkeit des ganzen Vorfalls, während er einen Vergleich ziehend auf die politischen Agenten von vor mehreren Jahrzehnten verwies, die letztendlich den Bosnienkrieg nahe seiner alten Heimat auslösen sollten. Damals, so jedenfalls seine Meinung, wussten die Zeitungen wenigstens noch etwas zu berichten. Nationalismus, Verschwörungen, Verurteilungen, ja, das waren noch Dinge, über die der kleine Mann informiert werden wollte. Natürlich war das mit der Pressefreiheit in einem totalitären Regime eine Sache für sich, aber die Nachrichten waren wenigstens interessant und so oft wurde man über Neuigkeiten dann ohnehin nicht informiert, als dass es sich gelohnt hätte, auch nur einen einzigen Dinar für eine Zeitung auszugeben. Brankovic erzählte Herrn S. erst sehr spät, wenige Wochen vor seinem Aufbruch, um genau zu sein, dass er aufgrund seiner schmerzenden Bandscheiben die Kurheilanstalt Marienbad besuche und auf baldige Besserung hoffe. Die Ärzte hier hätten ihm eine Menge Therapien verschrieben, von deren Wirksamkeit er allerdings nicht sehr überzeugt war, weshalb es schon oft zu hitzigen Debatten mit ihnen gekommen war, die meist eine mindere Anpassung seiner Therapien zur Folge hatte. Das brachte vermutlich nichts, aber beruhigte wenigstens sein teilweise sehr überhitztes Gemüt. Das Temperament liegt solchen Menschen eben im Blute, sie können nicht anders. Herr S. verstand auf den Rat seiner Ärzte geflissentlich zu hören. Sie müssten schließlich am besten wissen, welche Behandlungen am ehesten seinen E-Symptomen entspreche. Er war sich allerdings auch durchwegs darüber im Klaren, dass Krankheit dieser Tage systematisch sei und durch die richtigen Therapien Schmerzen zu beseitigen wären, nicht jedoch deren Ursache. Die Ursache des Problems ist ein gesellschaftliches. Davon war Herr S. überzeugt. Aber was könne man dagegen tun? Nun, statistisch gesehen gab es noch nie so wenig Arbeitslose, noch nie so wenig Hungernde, noch nie so wenig Kranke oder Obdachlose. Und doch leiden die Menschen. Sie leiden, weil sie es nicht besser verstehen, weil es die Eltern und Großeltern schon nicht verstanden haben, dass es mehr zu einem glücklichen und erfüllten Leben bräuchte, als ein Dach über dem Kopf und ein voller Magen. Nun gut, so schlimm gestalte sich das Leben hierzulande in Österreich Anfang des 21. Jahrhunderts dann doch nicht. Aber es gibt andere Probleme, die es tunlichst zu lösen gibt, da sie unsere Gesellschaft auszuhöhlen begonnen und unser einst so hohes Gemüt träge gemacht haben. Die Menschen sind blind geworden für das Leben außerhalb ihres Wirkens. Sie erblindeten für das Leid rundum, wurden taub, als dass sie noch die Hilfeschreie ihrer Nachbarn zu vernehmen imstande wären. Nicht zuletzt aber sind sie schwach geworden, die Menschen, haben alle Moral und Ideale den Rücken zugewandt. Liebe alleine vermag einem hierbei nicht zu helfen, einem kein Dach über den Kopf zu bescheren, den Magen nicht zu füllen und der Gerechtigkeit nicht Genüge zu tun. Diesen Gedanken hing Herr S. nach, als er gemeinsam mit Herrn Brankovic die dichten Wälder nahe Marienbads beschritt. Dann riss sein Gefährte ihn plötzlich aus den lethargischen Gedanken und erzählte ihm von der Tätigkeit in seiner Firma. Er überprüfe elektronische Komponenten von defekten Geräten eines namhaften Technikproduzenten. Diese Geräte werden zeitweise noch im Garantiezeitraum von den Kunden als defekt reklamiert und unterlaufen einem speziellen Überprüfungsverfahren. Natürlich hängt alles wie so oft von der Wirtschaftlichkeit des gesamten Unterfangens ab. Es kommt nicht selten vor, dass einfach nur der Kaufpreis rückerstattet oder den Kunden kostenlos ein gleichwertiges Ersatzgerät zugesendet wird. Brankovic erklärte noch das genaue Verfahren bei der Überprüfung anhand eines defekten Fernsehers. Natürlich würde der Laie jetzt davon ausgehen, dass mittels Messgeräte und technischen Schaltplänen der Defekt einer hier zum Beispiel dienenden Hauptplatine verortet und beseitigt werde. Dies ist jedoch nur sehr eingeschränkt der Fall. Manchmal wird der Fehler zwar vermessen und bestenfalls das betroffene elektronische Bauteil getauscht, in der Regel würde nach Feststellung des Fehlers das gesamte Gerät als wirtschaftlich irreparabel an die Garantieabteilung weitergeleitet. Anschließend würde dem Kunden dann der Kaufpreis rückerstattet werden. Herr Brankovic könne den prozentuellen Anteil auf diese Weise bearbeiteten Reklamationen nicht genau beziffern, aber er war der festen Überzeugung, er müsse unwahrscheinlich hoch sein. Die Produktion und die mangelhafte Wiederverwertung von elektronischen Geräten kann wohl zu Recht als eine der größten Sünden der Menschheitsgeschichte bezeichnet werden. Und wird es bleiben, jedenfalls so lange, bis nicht ein verpflichtendes Recyclingverfahren erst in Paneuropa, dann weltweit durchgesetzt werden würde. Dann könne dieser dem menschlichen Größenwahn entsprungenen Verschwendung Einhalt geboten werden. Herr S. empfand die Unterredung mit seinem Gefährten an diesem Abend sehr informativ. Seine Erzählungen weitaus weniger störend als zu Beginn. Nächstens würde er ihn wohl mit der Globalisierungsfrage konfrontieren, da er großen Wert auf die Meinung dieses interessanten Menschen lege. Aber bis auf Weiteres würden sie erst einmal in die Kurheilanstalt Marienbad zurückkehren, denn das Dinner wartete bereits. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.